Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Us und The Sisters Brothers. Kommen wir zunächst zu Us. Us ist im Deutschen einfach nur benannt Wir. Das ist wieder so eine sehr unnötige Titeländerung in verschiedenen Ländern. Gerade vor allem bei diesem Film, da der Titel ja auch schon wieder eine Doppeldeutigkeit hat. Aber ich greife schon vorweg, worum geht es überhaupt bei Wir? Wir ist von Jordan Peele. Jordan Peele ist einigen vielleicht jetzt ein Begriff, da vor ein paar Jahren den ja sehr erfolgreichen Horrorfilm Get Out gemacht hat. Zuvor, also vor Get Out, hat Jordan Peele hauptsächlich in einer Sketch-Comedy mitgespielt, die heißt Key and Peele. Kann ich an dieser Stelle auch empfehlen. Ist nicht für jeden was sicher der Humor. Ich fand es teilweise sehr, sehr lustig, weil es absolut absurd ist, was die da machen. Ja, und dann hat er sich gedacht, ich mache mal einen Film. Und Get Out war ein Riesenphänomen und unglaublich erfolgreich. Hat auch einfach gewisse Themen angesprochen, die gerade im heutigen Amerika sehr aktuell sind und, das heißt sehr aktuell, immer aktuell waren, leider Gottes, diese Gesellschaft ist definitiv anders als bei uns, auch wenn wir unsere Probleme mit solchen Themen haben, denn es geht ganz oft bei Jordan Peele um Rassismus und vor allem auch um diese verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, die es leider gibt und was daraus für Probleme entstehen. Das ist so ganz grundsätzlich seine Thematik, damit beschäftigt er sich sehr oft, aber was konkret bei Wir die Geschichte ist, also was genau passiert hier eigentlich, es geht um eine kleine Familie, die, man muss es an der Stelle vielleicht betonen, weil es ja tatsächlich bei Jordan Peele manchmal schon eine Rolle spielt, welche Ethnie die Leute haben, also in dem Fall ist es eine afroamerikanische Familie, Vater, Mutter, ein Sohn und eine Tochter, also wirklich ganz klassisch und die fahren in ihr Ferienhaus, eben an den Strand. Und die Mutter ist irgendwie nervös. Irgendwie fühlt sie sich nicht gut. Sie hat irgendwie Angst, dass sie etwas ganz Böses einholt, was ihr als Kind passiert ist. Denn so beginnt der Film. Wir sehen die Mutter, als sie noch ein Kind ist, an eben jenem Ort, an jenem Ferienort. Ich glaube, Santa Fe ist das. Und da läuft sie auf einem Karneval herum und wandert dann ein bisschen davon von ihren Eltern. Und gerät in ein Spiegelkabinett. Und in diesem Spiegelkabinett, das ist völlig verlassen auch, es gibt dort, also es wird nicht betrieben scheinbar, dieses Spiegelkabinett bewusst. Und dort macht sie eine gruselige Entdeckung in diesem Spiegelkabinett. Und diese Entdeckung holt sie eben, viele Jahre später dann wieder ein. So viel und so wenig kann man eigentlich zur Geschichte sagen. Ich sage extra so wenig, denn ich muss als allererstes mal einen Kritikpunkt vorbringen, der nicht dem Film selbst gebührt, sondern der Marketingkampagne. Denn das war jetzt leider wieder mal der seltene Fall. Es kommt mittlerweile, finde ich, eigentlich relativ selten vor, dass Trailer zu viel vom Film verraten. Und das macht aber dieser Trailer zu Wir schon. Ich würde euch deswegen empfehlen, ihn nicht anzugucken, wenn ihr ihn jetzt noch nicht gesehen habt. Vielleicht geht es euch auch gar nicht so. Ich bin einfach jemand, der sehr aufmerksam solche Sachen guckt, also auch Trailer. Gerade wenn ich Lust auf was habe. Und Wir war definitiv ein Film, auf den hatte ich eine gewisse Vorfreude entwickelt. Ich fand Get Out phänomenal gut. Und dann kam halt der Trailer zu Wir raus. Und ich habe den sicher zweimal gesehen oder dreimal. Was aber jetzt nicht unverhältnismäßig viel ist. Also das ist ja Werbung. Also die wird ja teilweise auch wirklich geschaltet im Social-Media-Bereich oder wenn man in andere Filme im Kino geht oder im Fernsehen. Also ist es jetzt generell für mich nicht absurd viel, so einen Trailer dreimal zu sehen oder so eine Promotion-Work. Und ich habe den eben ein, zwei Mal gesehen und erinnere mich irgendwie, vielleicht bin ich auch da unverhältnismäßig genau, ich erinnere mich einfach sehr an visuelle Dinge. Also wenn ich Dinge sehe in einem Trailer oder generell irgendwo, dann erinnere ich mich da schon relativ stark oft dran an solche Sachen. Ich habe an anderen Stellen meine Erinnerungsschwächen, aber bei visuellen Dingen bin ich eigentlich schon relativ gut, glaube ich. Und das war das Problem aber an der Sache, denn dieser Trailer hat so ein paar Bilder, die in dem Trailer zwar zusammenhanglos sind, aber mein Kopf hat halt trotzdem verarbeitet, dass er das gesehen hat, dass er Person X und Person Y Folgendes tun hat sehen, auch wenn er keinen Zusammenhang dazu hat. Oder manchmal ist es auch einfach nur das Setting. Manchmal erinnert man sich irgendwie an einen Raum, den man im Trailer gesehen hat und dann, wenn dann in diesem Film diese Stelle kommt und die Figuren in diesen Raum kommen, dann erinnere ich mich halt daran, oh, in dem Raum ist doch irgendwie was ganz Krasses passiert. Also auch das ist ja eine Form von also man, es greift ja vorweg an der Stelle natürlich, weil man halt zumindest schon mal die Ahnung hat oder die Ahnung verspürt, ah, hier passiert doch irgendwas. Habe ich das nicht irgendwie im Trailer gesehen, dass hier irgendwas passiert? Und es gibt eben mittlerweile viele Trailer, die das eigentlich sehr gut schaffen, die auch auf die Art und Weise, wie sie es konzipieren, so zusammenhanglos wirken, sondern eher nur so ein bisschen das Feeling vermitteln, dass man eben nicht eins und eins zusammenzählen kann und nicht sich irgendwie daran erinnern kann, wohin so ein bisschen der Trailer führen wollte oder was die Geschichte des Trailers war oder was der Trailer verkauft hat als Film. Aber bei Wir war es leider sehr deutlich und das war ein bisschen schade für mich, weil ich ein, zwei Sachen dadurch einfach, ich wusste einfach bei ein, zwei Sachen, dachte ich mir, okay, die kommen entweder noch oder sie haben sie tatsächlich rausgeschnitten aus dem Film und nur für den Trailer verwendet. Das an der Stelle wäre übrigens das Beste. Das sollte man viel mehr machen. Es gibt ja jetzt mittlerweile tatsächlich Regisseure, die das machen, die ganz bewusst Szenen verfälschen lassen für ihre Trailer oder tatsächlich Szenen verwenden lassen für die Trailer, die überhaupt nicht im Film vorkommen. Und eigentlich finde ich das am besten, weil dann ist es wirklich so, dann kann ich mir die Werbung angucken, kann Bock auf den Film bekommen, aber mir wird nicht alles vorweggenommen, mir wird nicht alles erzählt, was da passiert. Jüngstes Beispiel ist, glaube ich, jetzt bei den Russo Brothers mit den Avengers-Filmen. Der neue Avengers Endgame kommt ja in ein paar Wochen raus. Und da haben sie ganz konkret in Interviews gesagt, dass man den Trailer ruhig gucken kann, denn er führt ganz bewusst in die Irre und es gibt auch einfach wieder Sachen in dem Trailer, die falsch dargestellt werden, sodass man eigentlich nicht erraten kann oder auch nicht beim Gucken schon ein Gefühl dafür kriegt, wie die Story verläuft. Super Idee an der Stelle, muss ich sagen. Klar ist das ein großes Studio mit Disney und Marvel. Dementsprechend hat man natürlich auch die Ressourcen da, um vielleicht Material zu drehen, das man gar nicht braucht. Das hatte Wir vielleicht nicht, denn es ist definitiv immer noch ein Film, der ein kleines Budget hat. Jordan Peele war halt so erfolgreich mit Get Out, dass er hier, glaube ich, einen Freifahrtschein bekommen hat und man gesagt hat, hey, du hast so viel Geld mit dem letzten Film gemacht. Ich glaube, es war der lukrativste in dem Jahr, in dem er rauskam, Get Out. Also er hat nicht am meisten insgesamt eingespielt von Filmen, die in diesem Jahr rauskamen, aber im Verhältnis zu seinem Budget hat er, glaube ich, am besten abgeschnitten, denn das war eine Blumhouse-Production und Blumhouse ist so ein kleineres Studio in den USA, also was heißt klein, die machen sehr viel Filme, aber sie machen sie für wenig Geld und Get Out war eben so eine Produktion und wenn dann diese Filme auch nur einen gewissen Erfolg schon haben, verdienen die halt sofort ihr Budget zurück und das war bei Get Out halt ganz extrem, weil der war tatsächlich, hat kulturell sehr resoniert, hat tolle Kritiken gekriegt, die Zuschauer haben ihn geliebt, also und ja, ich auch, ich fand Get Out so gut, dass ich gesagt habe, okay, Wir muss ja auch so gut sein, also muss nicht so gut sein, aber die Trailer sahen auch gut aus und das sah wieder so aus, als wenn er in eine ähnliche Kerbe schlägt. Und ich fand das sehr, sehr gut, dass er bei Get Out, also generell Horrorfilme in den letzten 5, 6 Jahren sind wirklich, wirklich gut, meiner Meinung nach. Es gibt da ganz viele tolle Beispiele, nicht nur was die Botschaften angeht, also es werden auch Themen verhandelt, die sehr komplex sind und interessant sind, aber es ist auch einfach ästhetisch unglaublich gut geworden. Also der Horrorfilm an sich hat eine ganz eigene Ästhetik, die viele andere Filme nicht aufgreifen. Horror darf immer noch so ein bisschen was ja wirklich Theaterhaftes, Surreales und wirklich Cineastisches haben. Es geht nicht darum, Dinge möglichst realistisch darzustellen immer. Und das ist bei Horror schon sehr schön, muss ich sagen. Aber ja, ich weiß, ich springe hier gerade so ein bisschen hin und her. Von der Story werde ich nicht mehr erzählen. Halte ich einfach nicht für sinnvoll. Und dementsprechend, ja, was sind denn so die Pros und die Kontras von diesem Film? Also, zuallererst die Schauspieler, muss ich klar wieder als Pro nennen. Denn die sind einfach wieder richtig gut. Lupita Nyong'o ist hier die Hauptdarstellerin. Sie spielt die Mutter, ich weiß nicht, wer 12 Years a Slave gesehen hat. Da ist sie groß rausgekommen, hatte auch sofort einen Oscar dafür gewonnen. Was ich damals sehr kritisch gesehen habe, ich finde es generell immer komisch, wenn Leute ihre Oscars instant kriegen, so für die erste große Rolle. Klar sind die vorher auch schon Schauspieler dann, aber so die große Rolle, die eine, wo man sie jetzt wirklich sieht, vielleicht bin ich da auch anders, weil ich selber kein Schauspieler bin, aber ich verstehe mal nicht, wie man das schon beurteilen kann, ob jemand ein One-Hit-Wonder war. Oder eben, ist das überhaupt ein Schauspieler oder spielt er vielleicht einfach nur eine Version von sich selber, die aber da sehr gut passt in dem Film? Deswegen finde ich es immer sehr komisch, wenn man Schauspielern sofort gleich beim ersten großen Hit sagt, oh, das ist so toll gespielt, dafür geben wir den Oscar, weil man kann ja gar nicht beurteilen, vielleicht können sie auch nur das und das würde für mich ja eher ein bisschen gegen das Talent eines Schauspielers sprechen, wenn er nur eine ganz bestimmte Sache wirklich gut kann. Lupita Nyong'o hat aber diesen Oscar damals schon bekommen und ich dachte mir so, ja, mal gucken, was die jetzt noch so macht. Ich persönlich habe sie dann auch eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen, dann war sie in Black Panther. Generell, dass diese Schauspieler dann, nachdem sie einen Oscar haben, dann gehen sie halt in diese sehr kommerziellen Filme. Das hat für mich eher auch wieder dagegen gesprochen, Leute so früh auszuzeichnen und ihnen zu sagen, du bist die Beste in irgendwas. Ähnliches Ding auch bei Brie Larson, die natürlich vorher in Indie-Filmen war. aber jetzt hat sie den Oscar abgehakt und jetzt ist sie irgendwie wahrscheinlich in 5 Captain Marvel-Filmen und so. Das, ja, ist ein bisschen schade, wenn dann, also ich bin einfach ein Freund des Indie-Films oder des, ja, des komplexeren, kleineren Films und ich finde es immer sehr schade, wenn Schauspieler dann so in diesen großen Filmen sofort untergehen, weil da wird ihnen meistens nicht so viel geboten schauspielerisch, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, aber Lupita Nyong'o kommt zurück zum kleineren Film nach Black Panther und ist eben in Wir die Hauptdarstellerin und beweist jetzt tatsächlich auch für mich, dass sie nicht ein One-Hit-Wonder war, sondern wirklich eine gute Schauspielerin ist, denn was man ein bisschen noch zur Story sagen kann, ich glaube, das nimmt noch nicht so viel vorweg. In diesem Film tauchen Doppelgänger auf von allen Figuren. Warum das so ist, alles ist völlig egal. Das kann man aber noch sagen. Das ist auch wichtig, das schon irgendwie zu sagen, vor allem, wenn ich über die Schauspieler rede. Denn jeder der Schauspieler, die wir hier sehen oder den ihr in diesem Film sehen werdet, hat halt, also diese Familie hat halt, da hat jeder einen Doppelgänger. Und das ist halt witzig, dass dieselben Schauspieler ja dann zwei völlig verschiedene Figuren spielen müssen. Bei dem Großteil der Familie ist es vielleicht noch relativ simpel, weil die alle nicht reden, diese Doppelgänger. Die haben keinen Dialog. Keine Ahnung, ob die nicht reden können oder nicht wollen. Sie tun es auf jeden Fall nicht. Mit Ausnahme des Doppelgängers von Lupita Nyong'o. Die kann reden, aber die redet auch nicht wie normale Menschen. Das macht ganz viel aus, wie sie diese Figur spricht und wie sie die spielt. Das ist wirklich eine tolle Leistung, dass sie hier wirklich zwei komplett unterschiedliche Figuren spielt. Also zwei Personen, die für mich überhaupt nichts gemein haben, außer ihr Äußeres. Und das ist einfach eine starke Leistung, wenn man das schauspielerisch hinkriegt. Und auch sonst ist die Besetzung wirklich gut. Die Leute sind alle gut. Vincent Duke spielt, glaube ich, den Vater. Kannte ich vorher auch nicht. Ich kenne eigentlich fast niemanden in dem Film vorher aus anderen Filmen. Aber sie waren alle sehr, sehr gut. In einer kleineren Rolle ist auch Elizabeth Moss zu sehen, die ich sehr mag aus Mad Men. Das ist auch schön, dass man die jetzt auch in Hollywood-Filmen sieht, sage ich mal, oder in kommerziell erfolgreichen Sachen. Denn die ist wirklich eine sehr, sehr gute Schauspielerin. Auch wenn sie, wenn ich mich jetzt nicht täusche, irgendwie mit Scientology, glaube ich, in Verbindung steht. Ich will jetzt auch nicht Rufmord begehen. Ich glaube, das war so. Ich glaube, da war sie irgendwie in Verbindung mit. Das ist natürlich dann nicht so erfreulich. Aber als Schauspielerin ist sie trotzdem wirklich gut. Ja, was kann man noch sagen? Auf jeden Fall hat dieser Film auch einen tollen Stil. Und das ist jetzt ein sehr grober Begriff, aber das gilt ganz allgemein für alles in diesem Film. Die Kostüme, also zum Beispiel die Doppelgänger, haben einen ganz bestimmten Look. Dieser Look ist nicht willkürlich und der Look geht auch, der brennt sich sofort ein. Also kann man schon so sagen, wenn ich nochmal jemanden in einem roten Overall sehe, dann werde ich an diesen Film denken. Und ich finde es immer wieder toll, wenn ein Film das irgendwie schafft, irgendwas Alltägliches völlig zu branden und für sich einzunehmen. Und das schafft wir auf jeden Fall mit diesen roten Overalls und goldenen Scheren. Das tragen diese Doppelgänger und sie haben auch noch einen Baseballhandschuh an. Und ja, das ist einfach toll, das bleibt wirklich im Gedächtnis. Und genauso in dem Film ist auch sehr gut die Musik. Also die Musik ist sehr, ja, atmosphärischer Soundtrack und auch nicht sehr dezent. Also es werden da Chöre eingesetzt teilweise, so Kinderchöre. Und das ist schon sehr creepy, sehr gruselig, dieser Soundtrack und sehr stimmig. Das Einzige, wo er dann manchmal zu viel für mich ist, es gibt einfach Szenen, die sind sehr, ja, schrecklich und die da würde weniger Musik dem Ganzen guttun, weil es realistischer wirken würde. Aber da setzt Jordan Peele sehr viel Soundtrack dann ein. Und der Soundtrack ist schon sehr im Vordergrund, wenn er läuft. Er ist sehr laut, er ist sehr, eben, man kann ihn schlecht ignorieren. Das ist kein leichtes Geklimper im Hintergrund, sondern das ist sehr offensiv komponierte Musik. Und es gibt ihm ein, zwei Stellen, wo er mich dann gestört hat. Er ist gut, toller Soundtrack, aber manchmal ist er nicht an den Stellen eingesetzt, wo ich ihn, also ich hätte ihn an manchen Stellen einfach nicht so eingesetzt, wie er eingesetzt wurde. Was man auf jeden Fall noch klar sagen muss, ist natürlich das Drehbuch. Jordan Peele hat das Drehbuch ja auch geschrieben und Regie geführt. Und der Mann hatte bei Get Out schon originelle Ideen und beweist hier, dass er ebenfalls kein One-Hit-Wonder ist. Davon bin ich auch nicht ausgegangen, dafür ist er auch in Key & Peele. Merkt man schon, dass da ein Talent einfach für Geschichten ist und vor allem auch für originelle Geschichten. Und das tut er hier eben auch wieder mit Wir. Also die Geschichte basiert nicht auf einem Buch, die gibt es nicht vorher schon mal irgendwo, es ist kein Remake oder irgendwas, es gibt gar keine Vorlage dazu, das ist eine komplett neue Idee von Jordan Peele. Und das allein schon finde ich persönlich unglaublich schön. Ich sehe einfach viele Filme jedes Jahr und es gibt halt einfach viele Filme, die vielleicht trotzdem theoretisch irgendwie eine neue Idee sind, aber dann basieren sie auf einem Buch oder man merkt extrem stark die Referenz oder das, worauf sich bezogen wird. Wir hat das auch an ein, zwei Stellen, aber die Grundidee und die Grundgeschichte, die dieser Film erzählt, ist komplett neu und das finde ich extrem schön, dass ich nicht während dem Gucken die ganze Zeit das Gefühl habe, ja, okay, irgendwie, das ist doch genau wie das und das. Es gibt Momente und es gibt auch gewisse Szenarien im Film, die einen ganz klar an andere Filme erinnern. Er hat auch ganz klar gesagt, dass es natürlich Filme gibt, an denen er sich orientiert hat, die ihn inspiriert haben. Das ist ja in der Kunst sowieso normal. Das sind auch die schwächsten Stellen des Films, kann man gleich sagen. Die, wo man am stärksten die Referenzen merkt oder die Einflüsse, das sind die Stellen, wo er dann im Vergleich auch nicht ganz mithält, dieser Film. Das muss ich so hart schon sagen. Aber ganz grundsätzlich eine neue Geschichte, die auch in ihrer Konsequenz letzten Endes nicht an was anderes erinnert, das ist halt wirklich schön. Und da freue ich mich auch noch auf die 5 nächsten Filme von Jordan Peele, wenn er das so durchzieht, dass man einfach neue Sachen bekommt. Man bekommt die ganze Zeit nur Remakes und neue Interpretationen und Reboots von allen möglichen Geschichten, die man schon kennt. Oder dann wird die 5. berühmte Romanvorlage von irgendeinem Teenie-Saga verfilmt. Das muss halt nicht sein. Und ich finde es schön, dass es trotzdem noch Geld scheinbar gibt für ganz neue Ideen, die natürlich dementsprechend auch das Risiko beinhalten, nicht erfolgreich zu sein. Aber schön, dass man noch, also Hollywood ist eine Wirtschaftsindustrie, aber man muss halt auch manchmal ein bisschen was riskieren, so wie man es halt bei Aktien und sowas auch macht. Und das hat man, glaube ich, früher einfach öfter gemacht, dass man ein bisschen riskiert hat, hey, hier nehmen wir mal ein paar Millionen in die Richtung und gucken mal, ob das sich lohnt. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch diesen anderen riesigen Film, der relativ sicher gut laufen wird und da können wir das dann ausgleichen. Und das begegnet mir zumindest irgendwie ein bisschen seltener heute. Vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung. Ich habe nicht vor 40 Jahren schon bewusst Filme geguckt. Vielleicht war es da auch schon so. Dementsprechend ist es vielleicht nur meine Wahrnehmung. So, einen letzten Punkt, den man auf jeden Fall noch nennen musste, war eben diese originelle Idee. Das Drehbuch an sich ist auch wirklich gut geschrieben. Also der Film arbeitet ganz viel mit Symbolik und auch mit diesem Foreshadowing. Ich werde nicht darauf eingehen, was der Film da genau macht, aber es ist definitiv ein Film, den man sich mindestens ein zweites Mal angucken kann, weil man dann gewisse Dinge in einem ganz anderen Licht sieht. Also der Film hat auch ganz bewusst diese Twist-Mechanik, sage ich mal. Also der Film dreht mehrmals im Film gewisse Dinge um. Generell ist der Film ein Mysterium. Man versteht ja nicht am Anfang, was hier los ist. Das erklärt sich alles erst hinterher. Und dadurch gibt es einmal wunderbarerweise von Peele schon Szenen vorher, die erst ihre Bedeutung mit dem erneuten Schauen des Films sich erschließen. Und das ist wirklich schön. Es gibt Filme, wo das sehr offensiv wirkt, wo man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, oh okay, irgendwie die Szene ergibt ja gar keinen Sinn. Ah okay, die ergibt jetzt erst Sinn im Nachhinein. Wofür war die dann vorher da? Und das ist bei Jordan Peele aber hier nicht so bei Wir. Sondern es gibt Szenen zwischendurch, die sehr weird sind, die auch nicht sofort eingeordnet werden können, die aber ganz viel zur Stimmung beitragen. Also sie haben auch beim ersten Sehen schon eine Wirkung und einen Platz dort und bekommen dann noch mehr Ebene und noch mehr Tiefe durch das Ende des Films und dadurch, dass man weiß, worauf das Ganze hinausläuft. Und das ist einfach ein gutes Drehbuch an der Stelle. Das mag ich unglaublich gern, wenn man da einfach damit spielt, auch dass ein Film nicht ein einmaliges Erlebnis ist. Ein Film, den man sich nur einmal anguckt und dann keinen Grund oder Bedürfnis hat, das nochmal zu machen. Und damit spielt der hier ganz bewusst. Und Get Out hat das noch viel besser gemacht, muss ich sogar sagen. Also bei Get Out gibt es wirklich ganze Szenen, die einen ganz klaren dramaturgischen Verlauf haben und einen Platz und einen Grund. Und dann im Nachhinein kommt da eine komplett neue Ebene mit rein, die das so viel dichter und so viel reicher an Geschichte macht. Und das ist sehr, sehr schön. Und auch Wir schafft das an einigen Stellen, vor allem in der Symbolik. Also der Film arbeitet sehr viel mit interpretativen Stellen und da gibt es ein paar sehr schöne Momente, die man interpretieren kann. Es gibt aber auch Sachen, die nicht ganz so gut funktionieren und damit muss ich mich ein bisschen der klaren Kehrseite nähern. Und zwar ist es nämlich diese Symbolik, die einerseits sehr, sehr schön ist, man kann Sachen interpretieren, aber Jordan Peele traut uns das dieses Mal nicht ganz so zu, muss ich leider sagen. Was eben komisch ist, weil ich ihn selber in Interviews so verstehe, dass er diesen Film jetzt wirklich, also er wusste, dass er diesen Film jetzt durchkriegt, weil er mit dem anderen so erfolgreich war und ihm war klar, er hätte diesen Film nicht machen können, wenn er nicht vorher abgeliefert hätte mit anderen Sachen. Das ist also so sein etwas weirderes Baby und gerade deswegen wundert es mich aber, dass er dann alles so erklärt. Das macht der Film nämlich schon und das ist schade, denn ich finde es toll, wenn ein Film mir während des Films immer wieder zutraut, ah, guck mal hier, siehst du das? Gut, merk dir das mal, du interpretierst das dann sicher später noch, wenn ich dir ein bisschen mehr Informationen dazu gebe. Und das ist schön, wenn ein Film einen ernst nimmt und man selber wirklich auch wirklich aufmerksam sein muss. Also wenn der Film sagt, nee, das ist hier nichts, wo du nebenbei am Handy sitzt, das ist nichts, wo du mal 10 Minuten auf die Toilette gehst oder dich 5 Minuten mit dem Sitznachbarn verquatscht, sondern du musst diesem Film wirklich deine Aufmerksamkeit schenken. Und das finde ich immer sehr schön, wenn ich als Zuschauer so ernst genommen werde. Und das tut der Film eben streckenweise sehr klar, aber streckenweise auch nicht. Also ich sage nicht, worum es geht, aber eben, also vor allem das Ende wird mir viel zu deutlich ausbuchstabiert. So, da habe ich dann wirklich das Gefühl, da bleibt ja gar kein Stückchen Mysterium oder Interpretationsspielraum. Und das muss auch nicht immer sein. Also nicht jedem Film tut es gut, interpretativ zu sein. Aber Wir arbeitet ganz stark damit. Der arbeitet ganz stark mit Symbolen, mit Referenzen, mit Metaphern. Und wenn man dann am Ende aber alles so ein bisschen, ja, vorbuchstabiert und alles so ein bisschen simpel macht, das ist natürlich schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Was genau das heißt, werde ich dann vielleicht noch kurz in einem Spoiler-Abschnitt gleich besprechen. Aber den markiere ich euch dann auch ganz klar. Den könnt ihr dann einfach überspringen, wenn ihr zum zweiten Film gehen wollt. Ich habe noch was anderes als negativ genannt, und zwar diese kleineren Momente, wo man merkt, wie stark sich Jordan Peele vielleicht an anderen Filmen orientiert hat. Das sind nur einzelne, aber gerade in diesen einzelnen Szenen schwächelt der Film halt im Vergleich. Also ein sehr klares Beispiel, was ich nennen muss, ist Funny Games. Ich habe ja zu der Story jetzt so viel gesagt, dass es eben Doppelgänger gibt in diesem Film, und diese Doppelgänger bedrohen eben die Familie, und das ist dann eben auch, ja, in einem Haus, es ist klaustrophobisch, es gibt keinerlei Ausweichmöglichkeit, das ist sehr unangenehm, und das ist ein Szenario, wo man sich als Mensch schon eigentlich recht schnell reindenken kann, weil das ist jetzt nicht so völlig abstrakt, dass Leute einen überfallen würden, oder, also das kann einem ja auch als normale Privatperson passieren, theoretisch, und ja, je nachdem, wen man da sich gegenüber sitzen hat, ob das jetzt jemand ist, der einfach nur Geld will, oder etwas psychotischere, finsterere Motive sogar noch hat, das kann dann sehr schnell sehr unangenehm werden. Und der Film nimmt hier ganz klar Elemente auf, aber die habe ich halt an anderer Stelle schon deutlich besser gesehen. Das ist natürlich ein Kritikpunkt, der zieht nicht für viele, weil wenn man jetzt zum Beispiel Funny Games nicht gesehen hat oder solche Sachen, dann fällt einem das ja nicht auf. Deswegen ist es ja auch okay, ich kritisiere nicht, dass er das grundsätzlich macht oder sich hier auf was bezieht. Aber Jordan Peele ist jetzt auch kein Popcorn-Regisseur nur, sondern seine Filme werden auch von Leuten geguckt, die andere Filme sehr gern sehen, die sich eben sehr für das Medium interessieren. Und ja, das war, vielleicht hätte das ein bisschen mehr vermeiden können, diese direkte Parallele zu schaffen, denn dadurch, wenn ich dann so an sowas wie Funny Games denke, da hält Wir halt nicht mit. Dadurch, da nimmt er zum Beispiel, wie ich vorher gesagt habe, durch den Soundtrack die Intensität raus. Funny Games hat diese klaustrophobischen Szenen zwischen Opfer und Täter und lässt die Musik komplett weg. Es gibt gar keinen Soundtrack in Funny Games. Es wird ein Realismus dadurch geschaffen, der unangenehm intensiv ist. Und da bricht Wir immer sehr stark und verfällt dann an solchen Stellen auch ein bisschen in das Konventionelle. Und ja, das ist ein bisschen schade. Also ich glaube, man merkt ganz klar, dass der Film einfach nicht ganz mit meinen Erwartungen mithalten konnte. Das ist natürlich auch irgendwo mein eigenes Problem. Get Out war einfach so unglaublich rund und so ein guter Film, meiner Meinung nach. Er hat das generell auch in Get Out, aber auch hier gut geschafft, dass er Horror und Humor sogar kombiniert. Das schafft er auch hier großartig. Aber eben, Wir ist ein guter Film. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Es ist ein origineller Film. Ich kann ihn auch empfehlen an dieser Stelle. Es ist eher, ja, es ist nicht ganz ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Es gibt ein paar Stellen, wo der Film Abstriche macht. Und das ist vor allem, also das Einzige, was mich wirklich, wirklich stört, ist eben, dass er dann doch manche Sachen zu sehr erklärt. Und ja, das dann so ein bisschen runterdummt, seine Idee. Und dadurch auch dann erst Lücken schafft und Fehler. Und das ist eigentlich schade. Also man kann oft, finde ich, ja, so erzählerische Lücken auch nutzen und sagen, hey, hier erzähle ich etwas bewusst nicht, überleg dir doch mal, warum ich das nicht erzähle. Aber das tut der Film dann nicht, sondern er bricht sehr stark runter und macht dadurch Dinge erst, ja, unlogisch. Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Cut, damit ich nur noch ein, zwei Sätze zu den Spoilern verlieren kann, und dann geht's gleich weiter mit The Sisters Brothers. Spoiler Warning. Ja, was Jordan Peele natürlich ganz klar hier macht, ist eine, ja, Kritik, eine Gesellschaftskritik abermals an der amerikanischen Gesellschaft, an dem amerikanischen Lebenssystem. Der Film heißt Us, das ist natürlich auch gleichzeitig, sind das einfach nur die Buchstaben US, also United States. Das ist, glaube ich, noch so die offensichtlichste Referenz darauf, worüber er hier redet. An anderen Stellen macht er es subtiler oder auch abstrakter, generell die Doppelgänger. Er erklärt das System nicht in Gänze. Aber was eben ein Problem ist, dass er am Ende der bösen Doppelgängerin, scheinbar bösen Doppelgängerin im Keller, ja, diesen Monolog gibt. Und das ist wirklich, das ist leider sehr, sehr platt, meiner Meinung nach. Das war die schwächste Szene des Films. Sie steht einfach da und darf wirklich, glaube ich, gefühlt 2 Minuten lang einfach nur darüber reden, was das hier ist, was das soll und was ihr Plan war und warum und wie. Und das ist so ein bisschen so, Ernsthaft jetzt so, das hätte ich jetzt nicht so ausbuchstabiert gebraucht. Vor allem dadurch, dass er dann so Pseudo-Erklärungen schafft, eben wie davon zu reden, dass das irgendwie ein Regierungsexperiment war und diese ganzen Doppelgänger hier leiden und kein richtiges Leben führen. Man konnte Menschen klonen, aber nicht Seelen. Das alles mag auch eine interpretative Ebene haben, aber dadurch, dass er so Erklärungen liefert, fange ich ja erst an, mich zu fragen, okay, warte mal, also wenn du jetzt extra betonst, dass das hier ein Regierungsexperiment ist, ja, warum nochmal genau? Was ist die Idee dahinter? Warum ist das Experiment aufgegeben worden? Wieso ist der Eingang in einem Spiegelkabinett? Das alles. Leute regen sich bei dem Film über Sachen auf, die ich gar nicht nachvollziehen kann. So zum Beispiel, ja, wo haben die alle diese roten Anzüge her und die Scheren? Ist das irgendwie relevant für irgendwas? Das ist ja einfach nur der Look dieser Horror-Doppelgänger. Das ist ja einfach nur eine stilistische Entscheidung. Viel schwieriger finde ich dann Stellen, wenn eben der Film sehr klare und sehr platte Erklärungen auch für Sachen liefert. Eben auch schon durch diese Einblendung am Anfang. Es gibt unglaublich viele Tunnelsysteme in den USA. Niemand weiß, wofür diese Tunnel alle gedacht sind. Dadurch, dass ich das schon vorweg schicke, mache ich ja auch schon so ein bisschen das Flair kaputt, weil ich bin ja kein doofer Mensch. Ich habe natürlich im Hinterkopf die ganze Zeit, okay, irgendwann wird irgendwas mit Tunneln in dem Film kommen, nehme ich an. Das heißt, so ein bisschen greift der Film ja auch die ganze Zeit schon vorweg und traut sich nicht, so richtig weird am Ende zu sein, sodass ich einfach nur sage, hey, was ist denn hier los? Denn auch dieses, ja, Verstörende, das Ungewohnte kann ja auch Horror sein. Und das hätte der Film hier absolut machen können, aber dadurch, dass er dann allzu klar zum einen die Doppelgängerin erklären lässt, was ihr Plan war und was das alles soll und dass die Parallele zu Hands Across America ist und so. Das ist einfach schade, das so durchzuziehen. Aber der noch schlimmere Twist-Moment eigentlich, es gibt ja wirklich noch einen zweiten, ist ja der am Ende, wenn sie im Auto sitzt, die Mutter, und eben die Bösen sind besiegt und sie fährt mit ihrer Familie davon, dann noch einen Flashback zu bringen und plötzlich zu sagen, Leute, sie ist der böse Zwilling die ganze Zeit gewesen. Erstens ist es so schade, dass der Film das auch wirklich explizit erzählt. Denn wenn man den Film in Ruhe guckt und noch ein zweites Mal guckt, sind dafür die Anzeichen die ganze Zeit gegeben. Ich habe mir ab der Hälfte des Films schon gedacht, sie könnte auch nicht die sein, für die wir sie halten. Vielleicht wurde sie irgendwie, aus welchem Grund auch immer oder wie auch immer das möglich war, mit der anderen getauscht. Und das nicht auszusprechen und das nicht eindeutig am Ende zu machen, aber darauf anzuspielen, das wäre die stilistisch stärkere Entscheidung gewesen, meiner Meinung nach. Es wäre deutlich, ja, es hätte den Film auf ein anderes Level gehoben, das nicht klar zu machen, wer ist und ja, welcher Teil vielleicht von uns auch die Oberhand in manchen Situationen hat. Also es wäre auch ganz viel mit einer anderen, ganz stark mit einer anderen Symbolik verbunden gewesen. Und dass der Film aber dann am Ende wirklich so ein Flashback nimmt und wirklich in den letzten 120 Sekunden des Films dann nochmal zurückspringt und sagt, und die andere hat sie erwürgt. Und dann hat sie die Treppe runtergeschliffen. Und dann hat sie sie am Bett festgebunden. Und dann hat sie sich umgezogen. Und dann hat sie der anderen das T-Shirt dagelassen. Und weil sie das T-Shirt hatte, hatte sie dann die Idee für Hands Across America und ihren Plan so und so umsetzen. Das ist so, also da wird dann so richtig abgehakt, damit ich verstehe, warum die alle in der Kette stehen, wie sie auf die Idee kommt und so. Das alles hätte es doch nicht gebraucht. So. Also es hätte völlig gereicht, dass das Mädchen dieses T-Shirt anhat und ich hätte verstanden, stimmt, das ist ja den 80ern passiert, da hatte die dieses T-Shirt an. Okay, jetzt ist mir klar, sie hatte dort unten nichts anderes als dieses T-Shirt. Das war ihre einzige Referenz an irgendwas Fremdes, was anderes. Und das hat sie inspiriert. Das wäre alles so viel komplexer gewesen, wenn man es nicht so klar ausbuchstabiert hätte. Und ja, das ist sehr schade. Das fand ich wirklich enttäuschend an der Stelle, dass man das macht. Vor allem muss ich ja auch ganz generell mal über diese Last-Minute-Twists reden. Ich nenne das jetzt mal so. Also diese Momente, der Film ist kurz vor dem Ende wirklich so, eben meistens wirklich nur noch eine Minute oder so. Und dann kommt noch ein Twist und ändert alles. Und das funktioniert für mich wirklich nicht sehr oft, muss ich einfach mal sagen. Also das Twists an sich sind was Tolles, wenn sie gut konstruiert sind und einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Das ist mega gut. Also das macht auch richtig Spaß, wenn das gut konstruiert ist und man merkt, und jetzt macht alles andere auch immer noch Sinn. Das ist ja generell schon was. Also Twists, es gibt an sich vielleicht auch nicht so viel Gute, weil viele Sachen im Nachhinein dann nicht mehr Sinn machen in dem Film. Und das ist immer sehr schade, wenn dann so die Narrative plötzlich in sich zusammenbricht, einfach nur um den Zuschauer an der Nase herumzuführen, ohne wirklich das gut durchdacht zu haben. Aber noch viel seltener funktionieren halt wirklich diese Sachen in der letzten Minute. Es gibt Beispiele dafür. wo das sehr, sehr gut ist. Ich nenne jetzt extra keine Filme, weil ich nicht damit spoilern will, dass es ein paar gute Twists bei manchen Filmen gibt, falls die hier noch nicht gesehen wurden. Also es gibt Filme, da geht das, da laufen wirklich so die letzten 80 Sekunden oder so und dann kommt noch mal was und man merkt, oh shit, ich wurde hier an der Nase herumgeführt, oh, jetzt macht der ganze Film einen ganz anderen Sinn. Ich habe dann so diese 3-4 Minuten im Abspann, um darüber nachzudenken und einfach nur, ja, erstaunt darüber zu sein, wie sehr man mich an der Nase herumführen kann, während man mir eine Geschichte erzählt, mir eigentlich eine andere miterzählt und ich das nicht mitbekomme. Das ist eigentlich absolut genial, meiner Meinung nach. Aber ja, in Wir am Ende, dieser letzte Twist, ganz holprig für mich. Plötzlich wirft er dann auch Logikfragen auf oder halt auch Sachen, wo man sagt, ja, hä, wie sollte ich das irgendwie, also wieso ist der Eingang zu dieser Untergrundbasis nicht abgeschlossen? Und wenn, also der böse Zwilling tauscht mit dem Guten, bindet den Guten unten fest und wie, und dann, wer macht die dann irgendwer los oder wieso bleibt die überhaupt da unten sitzen? Ich meine, das ist ja ein Erwachsener, also ist ja trotzdem ein Mensch. Also ist ja auch kein Kleinkind von 3 Jahren mehr, sondern das konnte sprechen und das war im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten, soweit das ein kleines Kind sein kann von, ich weiß nicht, 10, 11 Jahren oder so. Wieso bleibt das dann einfach da unten sitzen und lässt die dann keiner mehr rausgehen? Oder wenn, also warum lässt man überhaupt die Bösen zuerst rausgehen? Also plötzlich werfen sich dann so viele Fragen auf, wo man sagt, hey, das verstehe ich nicht. Also wie soll denn das logistisch alles funktioniert haben? Oder rein, die Logik wird halt an dem Punkt einfach gebrochen. Wenn einer dieser Doppelgänger heimlich diese Basis verlassen kann, wieso tun es dann nicht alle anderen so? Also ja, also natürlich kann man sagen, hey, hier wird mit Symbolik gearbeitet, man darf das nicht so hinterfragen. Ich tue es auch wirklich an ganz vielen Stellen nicht. Ich hinterfrage nicht, warum die Kaninchen essen die ganze Zeit oder warum die rote Anzüge haben. Das alles für mich ist stilistisch, das ist alles, das wird auch teilweise einfach angelegt im Film. Also man sieht ja auch ganz klar am Anfang, wenn sie zusammen am Tisch sitzen und Fastfood essen, nur die Mutter isst kein Fleisch, wahrscheinlich, weil sie keinen Bock mehr darauf hat, nachdem sie als Kind immer diese Karnickel essen musste, ist sie natürlich eine Erdbeere. Das sind schöne symbolische Momente, das sind Dinge, die im Nachhinein eine andere Bedeutung bekommen. Und ich finde es vor allem echt in Ordnung, wenn ein Film mir nicht alles explizit erklärt. Aber der hat leider an ein paar Stellen gesagt, nee, hier erkläre ich dir das alles explizit und ganz genau. Und dadurch erst schafft er Fehler. Dadurch schafft er erst Fragen, die ich vorher einfach nicht hatte und mir gedacht habe, ach, ich finde das okay, lasst mich ruhig ein bisschen im Dunkeln. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe hier eine interessante Story gesehen und ich kann mir ja selber alles Mögliche zusammenreimen, was das soll und wie das passieren konnte. Aber wenn man mir anfängt, so einen Teil der Antworten zu geben, aber eben nur über den Teil scheinbar nachgedacht hat und nicht über den Rest, ja, dann wird es ein bisschen schwierig manchmal. Und bei Wir funktioniert das leider dann nicht so wirklich durchgehend, das Ganze. Ein anderer Twist, den der Film meiner Meinung nach super anspielt, um mir auch noch was Positives bei den Spoilern zu sagen, ist auch diese Idee, dass der Sohn eventuell nicht der echte Sohn ist. Also den wir draußen sehen. Vielleicht ist das nicht der, also vielleicht ist das auch der böse Doppelgänger, in Anführungszeichen, den sie auch irgendwann mal getauscht hat, weil scheinbar fahren sie ja jedes Jahr zu diesem Strandhaus, das ist ihr Ferienort. Und vielleicht hat sie den auch erst vor kurzem getauscht, denn es wird ja ganz klar im Film immer wieder darauf angespielt, dass der Sohn anders ist als der Rest der Familie, dass er sich komisch verhält, er auch immer mit dieser Maske rumläuft, was ja schon ein bisschen ungewöhnlich zumindest ist, dass er permanent diese Maske aufhat. Und dann generell diese, ja, witzige Parallele mit seinem eigenen Doppelgänger hat, mit diesem Feuer, also diese Faszination für Pyromanie. Und vor allem dann die Szene, in der der böse oder scheinbar böse Doppelgänger im roten Jumpsuit, als der letzten Endes stirbt, ist die Mutter ja geschockt und traurig und hat ihn auch nicht angegriffen. Jetzt ist die Frage, weil sie sagt, das ist ein böser Doppelgänger und der ist mir ja auch trotzdem verbunden. Oder ja, weil sie trotzdem das Gefühl hat, sie hat was Unrechtes getan, denn sie hat ja ein unschuldiges Kind dort runtergebracht. Und ja, jetzt lässt sie das da sterben, indirekt. Also ist ja auch auffällig, dass der Sohn in diesem Moment weiß, wie er mit seinem Doppelgänger umgehen muss. Er weiß ja eigentlich mit am besten Bescheid von allen, wie er sich gegenüber seinem Doppelgänger verhalten muss und wie er den austricksen kann. Und das ist das Schöne, dass dieser Film solche Momente hat und solche Ideen ja mit reinbringt und ich mir da im Nachhinein darüber Gedanken machen kann und mir denken kann, warum ist das so? Und was spricht dafür und was spricht dagegen? Und das ist schön, das finde ich toll, da gibt es dann tolle Diskussionen, die man miteinander führen kann. Und der Film hat das an vielen Stellen gut gemacht, leider nicht so ganz. Deswegen, ja, diese zweite Amerika-kritische Arbeit von Jordan Peele, erklärt halt etwas zu offensichtlichen Standpunkt von den Machtlosen und den Verlierern der US-Gesellschaft. Aber trotzdem tut es mit viel Stil und mit vielen tollen Darstellern. Und es ist trotzdem eine originelle Idee. Und dafür würde ich diesen Film trotzdem empfehlen. Ja, das war's von mir. Und jetzt geht's weiter mit The Sisters Brothers. Ja, The Sisters Brothers ist nun ein Film von Jacques Audiard. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Immer wenn es in die Richtung Französisch geht, dann wird's schwierig bei mir. Ja, jedenfalls ist das ein Western. Und The Sisters Brothers dreht sich um zwei Brüder, die ja Kopfgeldjäger sind für einen reichen Investor scheinbar oder einen ja, reichen Geschäftsmann, sage ich mal. Und diese beiden sind auf jeden Fall sehr radikale Kopfgeldjäger oder ja, Handlanger, sage ich mal, die auf jeden Fall über Leichen gehen und damit auch gar kein Problem haben. Sie erschießen links und rechts dutzende Leute in diesem Film. Und ja, während ihrer Reise gibt es verschiedene kleine Abenteuer, in die sie sich begeben. So das Primäre ist vor allem, dass sie einen weiteren, ja, Widersacher ihres Geschäfts, ihres Bosses erledigen sollen. Sie wissen nicht so ganz, warum scheinbar. Aber was wir dann mitbekommen, denn wir sehen dann auch die ganze Sache aus der Sicht dieses Geschäftsmannes, der verfolgt wird. Und scheinbar hat er eine chemische Formel entwickelt, mit der man Gold im Wasser sehen kann. Was natürlich 1850, da spielt der Film in Oregon, wo viel Gold gesammelt wurde und gesucht wurde, natürlich eine magische, unfassbar wertvolle Erfindung ist. Und ja, scheinbar sollen diese beiden Killer, diese beiden Handlanger, ihn zur Strecke bringen. Warum genau? Also ich meine, eigentlich wäre es ja schlauer, sich diese Formel unter den Nagel zu reißen für ihren Boss. Der Rest ist uns nicht klar, was genau das soll. Aber diese Sisters Brothers verfolgen den eben und sie haben bereits einen Komplizen auf seine Fährte gesetzt, der eben an anderer Stelle in den USA sitzt. Und bereits diesen Geschäftsmann, diesen Chemiker, so nennen wir ihn einfach mal, bereits im Auge hat. Und das ist Jake Gyllenhaal. Und damit komme ich jetzt mal zu den Schauspielern eigentlich, die man nennen muss. Und zwar ist dieser Film sehr, sehr gut besetzt. Jake Gyllenhaal spielt eben diesen Komplizen, der eben immer mal wieder vorkommt. Die beiden Sisters Brothers werden von Joaquin Phoenix und John C. Reilly gespielt. Und der Chemiker, der verfolgt wird, wird von Riz Ahmed gespielt. Ich weiß schon, komischer Name, Riz Ahmed. Heißt halt so, ist auch witzig an dieser Stelle, mal so ein kleiner Fun-Fact, ist auch witzig, dass Jake Gyllenhaal und Riz Ahmed wieder zusammen ein ungleiches Duo spielen, nachdem sie das ja in Nightcrawler schon gemacht haben. Und das fand ich irgendwie auch witzig, dass diese zwei Leute wieder genau an der Stelle zusammenkommen und wieder irgendwie so ein ja, ungleiches Paar angeben, sage ich mal, abgeben. Ja, aber was mich zuerst an diesem Film natürlich gerettet hat, ist natürlich diese Besetzung. Joaquin Phoenix ist auch ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ein Schauspieler, der wirklich in der Regel immer sehr unangenehme Figuren spielt. Das ist schon, also ich weiß nicht, ich habe ihn auch schon in leichteren Sachen gesehen oder zumindest in Filmen, wo seine Figur etwas Sympathisches, Leichtes hatte. Ich denke da vor allem an Her, wo er halt einfach so ein netter, kleiner, ja ein bisschen einsamer Hipster ist. Aber in der Regel spielt er auch wirklich unangenehme Figuren, die irgendwie was Psychotisches an sich haben und was Verstörendes. Und das hat er hier auf jeden Fall auch wieder. Er wirkt einfach sehr unberechenbar. Also das passt auch perfekt in diese Cowboy-Zeit und links und rechts werden Leute erschossen. Und ja, wie gesagt, die Besetzung super gut, also hatte ich auf jeden Fall Bock drauf. Von dem Regisseur selber hatte ich auch einen Film schon gesehen und zwar Der Geschmack von Rost und Knochen. Ja, richtig guter Titel auf jeden Fall. Das war ein kleines, ja, intimes Drama über ein Liebespaar, das ja gewisse Schwierigkeiten halt erdulden muss. Ich meine, das ist jetzt auch sehr grob beschrieben, aber kann ich sehr empfehlen. Der Geschmack von Rost und Knochen ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Film. Und da dachte ich mir, da kann man mit Sisters Brothers vielleicht nicht so viel falsch machen. War auch ein Film, der sich im Trailer gut verkauft hat. Und ist auch, wenn man den nächsten Pluspunkt mal nennen soll, auch visuell ein sehr interessanter Film. Also der Film hat mehrere Szenen, die einfach sehr interessant gedacht sind und nochmal auch wieder eine neue Perspektive in diesem Western-Genre einnehmen. Das ist ja schon irgendwie schwierig, denn es gibt unzählige Western. Es gibt auch einige moderne, neue Western. Und da immer noch mal was Neues hinzuzufügen oder was, wo man sagt, oh, das ist ungewöhnlich, das sieht man nicht so oft, das ist schon nicht leicht, würde ich sagen. Und das schafft der Film schon. Und das macht er vor allem auf der visuellen Ebene. Der Film beginnt schon mit einer ganz tollen Szene, wo der ganze, also alles ist dunkel, es ist Nacht. Wir sind irgendwo draußen auf einem Feld bei einem einsamen Haus. Und man merkt, okay, hier gibt es gleich eine Schießerei. Und wir sehen das nicht aus der Nahaufnahme oder so, sondern wir sehen das erstmal aus der Ferne und alles, was wir sehen, sind irgendwelche aufblitzenden Kanonenschüsse, Pistolenschüsse und sonst nichts. Und das ist ästhetisch unglaublich schön an der Stelle. Der Film hat mehrere solche Stellen, die einfach visuell sehr schön und auch vor allem originell durchdacht sind, vor allem was den Western angeht. Da einfach nochmal ein bisschen, also ja, direkt unkonventionell sogar rangeht. Also auch der Soundtrack ist nicht ganz so, wie man das normalerweise aus so einem Western erwartet. Und was der Film auch noch ungewöhnlich macht, sind seine Figuren an sich. Denn es gibt in diesem Film eigentlich keine Helden so wirklich. Also am ehesten ist es wohl der Chemiker. Der hat ja irgendwie auch noble Ziele mit seinem Goldrausch, mit seinem Willen, Gold zu suchen. Der hat, will das für gewisse ja, gute Zwecke nutzen, sage ich mal. Aber so grundsätzlich sind das eigentlich hier alles Leute, die einfach ja nach Gold suchen und definitiv auch nicht ohne dieses Geld scheinbar auskommen können in ihrem Leben. Und natürlich Joaquin Phoenix und John C. Reilly als die Sisters Brothers sind schon eigentlich, das sind zwar unsere Protagonisten, aber es sind definitiv auch die Antagonisten. Denn sie sind definitiv eiskalt und morden links und rechts. Manchmal auch, wo man sagt, das muss doch nicht sein, habt doch hier ein bisschen Gnade. Gnade gibt es in dem Film einfach gar nicht. Es wird einfach überall, alles, was einem halbwegs feindselig gegenübersteht, wird erschossen. Und der Gnadenschuss folgt auch sogleich. Da gibt es keinen, ja gut, ich lass dich leben oder so. Nee, das ist ein knallharter Western in der Hinsicht. Da, und das fand ich eben interessant, dass es eben da keine so richtigen Helden gibt, sondern auch die Figuren, denen wir folgen. Wir finden die interessant. Wir wollen auch gerne wissen, wie ihre Geschichte weitergeht. Aber nett sind die nicht, also in keinster Weise. Und ja, wie gesagt, gute Besetzung. Die Schauspieler sind auch wirklich gut alle. Jake Gyllenhaal ist wieder zum Verlieben, absolut, gebe ich ehrlich zu. Aber auch die anderen, Joaquin Phoenix vor allem, ist wirklich gut. Ich bin mal gespannt, was er später in diesem Jahr noch mit seiner Joker-Darbietung gibt. Da habe ich schon gewisse Erwartungen, weil das einfach wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler ist. Aber der Film ist auch nicht so ganz ohne Mängel. Vor allem, was der Film extrem eigenartig macht letzten Endes, ist sein Ton und seine Stimmung. Denn die schwankt extrem stark. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass diese beiden Kopfgeldjäger verschiedene Abenteuer erleben. Und so ist es halt auch wirklich. Es ist nicht ein großes Abenteuer, sondern es werden eigentlich gleich mehrere Geschichten erzählt. Jede dieser Geschichten wäre eigentlich spielfilmfüllend und würde eigentlich einen ganzen Western beinhalten. Aber die werden alle in Kurzform erzählt und alle in einem Film gesteckt. Also der Film erzählt, glaube ich, mindestens drei Geschichten. Und die erzählt er nicht parallel oder so, sondern die erzählt er nacheinander so. Zuerst gibt es die Story und dann ändert sich die Story zu der Story und dann ändert sich die Story zu der Story. Und manchmal wirkt es halbwegs organisch, aber manchmal ist es auch einfach so, ja gut, jetzt erzählen wir einfach eine andere Geschichte. Und dementsprechend ist auch die Stimmung und der und ja das Feeling des Films, die Atmosphäre, ist komplett eine andere plötzlich. Und das bricht sich einfach. Das ist manchmal für mich nicht ganz flüssig, wie das ineinander übergeht. Und eben, ich habe mich halt einfach nur gefragt, warum. Es hat mich auch wirklich verwirrt danach. Also ich habe erstmal nicht verstehen können, vor allem im Hinblick auf das Ende des Films. Das Ende ist wieder ganz anders. Also es bricht wieder stark die Atmosphäre und greift im Grunde nichts auf, was vorher in diesem Film fast 2 Stunden lang etabliert wurde. Und ja, es ist einfach ein bisschen komisch an der Stelle. Es hat sich nicht so ganz organisch für mich zusammengefügt. Und das sind auch die Figuren manchmal. Also die Schauspieler sind zwar wirklich gut, aber die Figuren selber passen manchmal für mich nicht sehr organisch in diese Umwelt. Einerseits ist das vielleicht auch gewollt, denn dieser Film eben versucht definitiv noch neue Ansätze und Elemente für das Western-Genre mit einzubringen. Das ist ein Genre, in dem Männer generell immer so die harten Typen sind, die reden nicht viel, die mögen vielleicht auch eine tragische Geschichte haben oder Gefühl oder Emotionen, aber das wird nicht verbalisiert, sondern der Mann erträgt das und der Mann reitet einsam in die Prärie hinaus am Ende des Films und ja, ist ein tragischer Held oder so. Und es gibt dann selten Western-Beispiele, wo gerade Männerfiguren auch irgendwie komplexer sein dürfen, wo sie auch diese Komplexität zeigen dürfen, also tatsächlich darüber reden dürfen. Also es ist ja generell schon so, wenn Männer über Gefühle sprechen in so klassischen Filmen oder in Hollywood-Filmen, ist generell schon immer, also entweder ist es gleich ein Straight-Up-Drama und es ist der einzige Fokus ist das, also diese Emotionalität dieser Personen. Aber man sieht es immer noch sehr selten, dass es gut miteinander synergiert und dass ein, also keine Ahnung, jemand darf auch ein blutrünstiger Kopfgeldjäger 1850 sein und trotzdem darf der irgendwie Werte haben oder Ziele oder Träume, denn der ist ja trotzdem ein Mensch, also er ist ja nicht eine Maschine oder so. Und dieser Film will das auf jeden Fall in jeder Mitte reinbringen. Und das macht er eben an der Stelle dann dementsprechend anders, als es viele andere Western machen. Denn da wird das Ganze meistens irgendwie auf einen Flashback reduziert oder auf ein tragisches Ereignis, das diese ganze Figur prägt. Aber wir erleben nicht so viel mehr. Diese Figuren in Western, die funktionieren auch eigentlich immer nur für die Länge des Films. Und man kann sich so gar nicht vorstellen, wie die vorher oder nach der Handlung, die wir sehen, so wirklich existieren. Also die verlieren auch meistens so ihre Daseinsberechtigung, wird meistens mit dem, was sie, mit der Aufgabe, die sie im Western erfüllen müssen, meistens ja erledigt, und dann gibt es da keine Daseinsberechtigung mehr. Und der Film will das schon hinkriegen, will den Figuren schon mehr Komplexität geben. Vor allem John C. Reillys Figur bekommt da, also der ältere, etwas dicklichere Bruder des Sisters Brothers, der bekommt ganz klar eine Backstory und eben was Tragisches irgendwie. Aber es wird schon sehr, sehr erzwungen erzählt. Also es fügt sich nicht organisch ein. Also es gibt einfach dann eine Szene und die beginnt und dann ist einfach für seine Figur scheinbar klar, hey, jetzt öffne ich mich gegenüber dieser anderen Person. Hey, jetzt habe ich meinen emotionalen Moment, jetzt muss das raus. Und also eben, es gibt kein Setup dafür und es gibt auch keine natürliche, ja, Einführung dieser emotionalen Momente, sondern es passiert einfach. So plötzlich steht John C. Reilly da, hat einen Schal in der Hand, riecht an dem Schal und denkt scheinbar an irgendeine Verflossene oder so. Und es wird dann nicht genau thematisiert, aber er sucht sich dann irgendwen in seinem Umfeld und erzählt ihm dann davon und erzählt von seiner Vergangenheit. Und das wirkt leider schon so ein bisschen, ja, Holzhackermäßig. Das ist so ein bisschen, also diese emotionalen, schweren Themen werden halt einfach ohne Aufforderung oder verständliche Nähe zu diesem Gesprächspartner einfach abgehandelt. Und das ist, ja, eben beißt sich abermals mit dem Ton. Das hängt sicher auch mit diesem anderen Kritikpunkt, den ich hatte, zusammen, wo sich auch diese Story irgendwie unverhältnismäßig entwickelt und so, ja, komische, ja, sprunghafte Züge annimmt. Und das nehmen auch die Figuren immer wieder mal. Es gibt auch Momente, wo das funktioniert oder wo man, ja, ein bisschen was über die Backstory von so einer Figur erfährt oder auch generell, also was der Film vielleicht stärker hätte machen können, ist, mit den Stereotypen zu spielen und uns zu sagen, okay, der und der von denen, der stellt so den klassischen Gunslinger dar, also klassisch diesen Revolverhelden, und dann spielt man ein bisschen mit der Erwartung des Zuschauers und dem, was wir vielleicht wissen von solchen, ja, Persönlichkeiten, und ja, bricht ein bisschen mit diesem Mythos oder unterwandert so dieses Klischee. Und das versucht er sicher, dieser Film, zumindest habe ich den Eindruck, aber es gelingt ihm halt nicht so richtig, sondern es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen abrupt. Also das Drehbuch hat da manchmal so, ja, so Schluck auf an manchen Stellen, wo plötzlich dann so, ja, jetzt ist mal wieder Zeit für einen emotionalen Beat. Und wir sind aber als Zuschauer eigentlich gerade gar nicht darauf vorbereitet oder haben in irgendeiner Form das Gefühl, dass das jetzt, ja, auf natürliche Art und Weise sich da jetzt etabliert. Und genauso schnell sind diese Momente auch vorbei. Also dann gibt es einen Schluck auf wieder und zack, plötzlich muss man wieder 17 Leute totschießen. Das ist halt einfach irgendwie ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz ist das halt ein interessanter Film und ist auch wirklich, hat ein paar visuell interessante neue Ansätze definitiv bei diesen ganzen Sachen. Letzten Endes erzählt der Film, denke ich, einfach die Geschichte von zwei Brüdern, die halt alles, was sie berühren, zerstören. Denn das ist so auch der Verlauf dieser Handlung. Alles, womit diese Brüder in Kontakt kommen, stirbt, meistens ganz bewusst durch ihre Hand und ihre Revolver, aber eben auch manchmal haben sie vielleicht Gutes im Sinn, aber letzten Endes hinterlassen sie immer einen Trümmerhaufen, egal wo sie hingehen. Und das Einzige, und damit gehe ich vielleicht jetzt auch ein bisschen dann in die Spoiler-Richtung, also das Einzige, wo diese Figuren tatsächlich, ja, ruhen und wo vielleicht das Ganze auch gut läuft, ist, wenn sie sich auf sich besinnen, wenn sie sich auf ihre Familie besinnen, dann scheinen sie ein bisschen dann scheinen sie nicht mehr diesem Untergang geweiht zu sein. Also der Film heißt ja auch The Sisters Brothers, also es ist ja eine ganz klare Betonung darauf, auf diese Brüderlichkeit, auf diesen familiären Zusammenhang, den diese beiden haben. Und je mehr sie sich letzten Endes darauf beziehen und weniger auf ihre Arbeit und auf Ruhm oder Geldgier oder so, desto friedlicher wird ihr Leben dann letztlich. Aber ja, das ist da schon irgendwie drin. Aber es ist halt verwoben in einer etwas holprigen Abenteuergeschichte. Und vielleicht hätte man einen dieser Subplots streichen können, den Film von 2 Stunden doch auf 90 Minuten kürzen können. Und es wäre ein bisschen, ja, der rote Faden wäre vielleicht klarer erkennbar gewesen. Und das hätte dem Film, glaube ich, gut getan. Ja, so viel mehr kann ich zu The Sisters Brothers auch gar nicht sagen. Der Film hat mich wirklich etwas verwirrt. In seiner Machart und in seiner Storystruktur war das ein bisschen eigenartig für mich einfach. Trotzdem tolle Schauspieler. Jake Gyllenhaal bleibt einfach der Crush Nummer 1, definitiv. Ist auch hier wieder richtig gut. Joaquin Phoenix ist phänomenal. John C. Reilly, ein wirklich unterschätzter Schauspieler, der macht einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Und das finde ich gerade so schön, denn der spielt in komplettem Schwachsinn mit, so wie Holmes und Watson oder wie dieser neue Sherlock-Holmes-Film jetzt hieß mit Will Ferrell, der scheinbar grottig schlecht sein muss. Aber genauso spielt dieser Kerl auch in Magnolia eine ganz tragische Figur und ist einfach ein richtig, richtig guter Schauspieler. Und keine Ahnung, ob der jemals seinen verdienten Oscar oder sowas bekommt, denn das ist so ein klassischer Nebendarsteller, den auch die wenigsten von dem Namen her kennen. Aber er ist in unglaublich vielen Filmen und er bereichert die Geschichten eigentlich meistens mit seiner Präsenz. Er ist einfach ein guter Darsteller. Und das so viel Positives muss ich am Ende auf jeden Fall nochmal betonen. Auch das ist ein Film, wenn man Bock auf den Western hat, kann man sich den anschauen. Man sollte darauf gefasst sein, dass der Film etwas, ja, unkonventionell daherkommt und dass dieses Unkonventionelle vielleicht nicht immer ganz verdient ist, sondern manchmal ein bisschen, ja, dem Genre aufgezwungen wird, in dem er spielt. Sagen wir es mal so. Ja, das war's vom Top of a Podcast, von dieser Doppelausgabe. In diesem Sinne grüße ich auch mal meine Hörer. Ich habe ja nicht so viele, deswegen passend zu The Sisters Brothers geht ein Gruß an meine Jake Gyllenhaal Fanclub-Mitglieder raus. Da gibt's ja nicht so viele. Diejenigen wissen schon, wen ich meine.